bauen wir gerade ein Sandsofa. Zeig mal. Oh, hoppla, haha. Tut mir aber leid. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Dann bau dir halt ein neues. Hallo, Jerusalem. habe mir ein neues Sofa gebaut. Oh. Hoppla.